Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Zwanzigste Folge. Von den Metastasen des Ruhms. Der Pianist Gary Graffman, ein Horowitz-Schüler, über den klanglichen Sensualismus seines Lehrers. Er ist stark beeinflusst von der menschlichen Stimme. Er brachte mich dazu, Opern zu hören und darauf zu achten, wie große Sänger einzelne Phrasen formten, wo sie atmeten und wie sie atmeten. Dann wünschte er, dass ich diesen Zugang erproben sollte, insbesondere bei Chopin und Schumann. Eine besondere Beschäftigung mit dem Klang ist charakteristisch für die russische Geigen- und Pianistenschule, während die deutsche Schule sich stärker an Form und Struktur orientiert. Er hört Klänge und er ist bemüht, sie wiederzugeben. Es ist eine Verbindung von fantastischer Technik und einer außergewöhnlichen Kraft der Kommunikation. Thank you. Sergei Rachmaninow, Prélude G-Dur, Opus 32, Nummer 5, ein Mitschnitt aus einem Konzert in der Carnegie Hall vom 16. November 1975, das erst im vergangenen Jahr auf einer CD unter dem Titel Horowitz Rediscovered wiederveröffentlicht wurde. Und gleich eine zweite Miniatur aus diesem Konzert, das in sanftzarten Farben schimmernde Naturbild Au bord d'une source von Franz Liszt. Was Horowitz beflügelte, in der Saison 1975-76 20 Konzerte zu geben, im mittleren Westen der USA und in Kanada, war nicht zuletzt der Zwang, nach der 5 Jahre langen Pause Geld zu verdienen. Seine neuen Partner Harold Shaw und Peter Gelb hatten ihm vor Augen geführt, dass er die Bedingungen diktieren konnte, unter denen er spielte. ließ sich Arthur Rubinstein in den 70er Jahren für eine Gage von $15.000 engagieren, so handelte Harold Shaw für Horowitz eine Beteiligung an den Einnahmen aus. Es waren nicht weniger als 80%, nach Angaben von Peter Gelb, zwischen $35.000 und $60.000 für ein einziges Konzert. Was seinen Umgang mit der Welt anging, so suchte der zuvor scheue Einzelgänger nunmehr den Kontakt zu Zeitungen und TV-Sendern. Bei Interviews gab er sich als selbstsicherer, souverän und als geläuterter Künstler. Früher habe ich versucht, das Publikum zu erfreuen und wählte Stücke aus, von denen ich dachte, dass sie den Leuten gefielen. Heute spiele ich Musik, die ich spielen möchte, und ich versuche dabei, mein Bestes zu geben. Selbst wenn ich einmal nicht so gut spiele, spiele ich immer noch gut genug. Sehen Sie, ich merke es, das Publikum merkt es nicht und selbst die Kritiker merken es nicht immer. Horowitz begnügte sich nicht damit, wie Harold C. Schoenberg beobachtete, seinen Ruhm zu genießen, sondern sich als geistreicher Plauderer zu gefallen, ohne dieser Rolle ganz zu entsprechen. Anders als Rubinstein war er kein geschliffener Grand Seigneur, kein gewandter Erzähler, kein schlagfertiger Gesprächspartner. Nicht selten litt er unter Wortfindungsstörungen. Dessen ungeachtet wurde er zur Idealbesetzung einer Rolle, die zu den Medienerfindungen der 70er Jahre gehörte, des sogenannten Superstars. Er konnte sich Absagen wegen kleinster Befindlichkeitsstörungen leisten. In den Verträgen stand, dass er und sein Management nicht in Regress genommen werden konnten, sofern es einen legitimen Grund für die Abwesenheit gäbe. Die kleinste Panne bei einer Reise, ein schlechter Konzertsaal, ein paar nicht verkaufte Plätze reichten aus, um den lokalen Veranstalter und seinen Agenten Harold Shaw im Fegefeuer rosten zu lassen, das von Wanda geheizt wurde. In seiner neuen Rolle war er am 18. Mai 1976 an einer Festivität beteiligt, die zum Konzert des Jahrhunderts stilisiert wurde. Die Carnegie Hall wurde 85 Jahre alt und war von der Schließung bedroht. Ihr Grundstück war zum Objekt von Spekulantengier geworden. Der Geiger Isaac Stern, Präsident der Carnegie Hall, und Manager Julius Blum planten einen National Endowment Fund mit einem Stiftungskapital von $6.5 Millionen ins Leben zu rufen. Leonard Bernstein, Yehudi Menuhin, Dietrich Fischer-Dieskau, Mstislav Rostropowitsch und Mitglieder des New York Philharmonic sollten mit einem Festkonzert zum Aufbau des Fund beitragen. Es kostete große Mühe, Horowitz zu bewegen, mit Isaac Stern zu spielen. Weder mochte er ihn als Person, noch schätzte er ihn als Geiger. Umso harmonischer war die Zusammenarbeit mit Mstislav Rostropowitsch, mit dem er das Andante aus Rachmaninows Sonate für Violoncello und Klavier spielte. Eine nostalgische Reise in die Welt der Erinnerungen. Thank you. Über das sogenannte Jahrhundertkonzert zur Rettung der Carnegie Hall schrieb Harold C. Schoenberg in der New York Times: Von allen Musikern auf der Bühne war es Wladimir Horowitz, der für die größte Spannung sorgte. Der Grund dafür war, dass er mysteriöser war als alle anderen, unberechenbarer als alle anderen, elektrisierender als alle anderen. Nach dem ersten Satz des Klaviertrios von Peter Tschaikowski und dem zweiten Satz der Cellosonate von Rachmaninow sollte er Dietrich Fischer-Dieskau bei Schumanns Dichterliebe begleiten. Das ist ein Flöten und Geigen, Trompeten schmettern herein, Trompeten schmettern herein. Da tanzt wohl in der Hochzeit reige, die Herzen und Liebsten ein, die Herzen und Liebsten ein. Das ist ein Klingen und Tränen, das ist ein Klingen und Tränen, ein Pauken und ein Schall. Zwischen Schluchzen und Stöhnen, dazwischen Schluchzen und Stöhnen, die liebliche Engelein. In den Berichten über das Konzert war von einer grandiosen Zusammenarbeit zwischen Horowitz und seinen Berufskollegen die Rede, auch vom Intense Report, vom tiefen Einklang zwischen ihm und Dietrich Fischer-Dieskau. Bei der Probe habe Horowitz zum Sänger geblickt und lächelnd gesagt: Wir sind ganz zusammen, ich spüre, wenn Sie atmen. Die Darstellung Fischer-Dieskaus in seinem Erinnerungsbuch Nachklang ist an Sarkasmus kaum zu überbieten. Zur Probe war der Sänger in die Wohnung des Pianisten gebeten worden. Eine Stunde lang wurde die Konversation von Wanda bestritten, bevor Horowitz, so Fischer-Dieskau, im Morgenrock mit knalligem Brusttaschentuch strahlend das Zimmer betrat. Nach kurzem Plausch gingen wir die Dichterliebe ohne Wiederholungen und nähere Untersuchung durch. Tags darauf folgte die Generalprobe im Saal, auch für die zum Mitschnitt bereite Plattenfirma CBS. Es machte mir ungeheuren Spaß, den Großen zu begleiten. Und wäre ein Band mitgelaufen, so hätten wir heute ein wirklich hörenswertes Dokument. Aber leider war weit und breit kein Techniker zu sehen. Am nächsten Abend musste Fischer-Dieskau wegen einer geänderten Abfolge, so erinnerte er sich, stundenlang zwischen den Pappwänden der dortigen Garderoben sitzen und links Rostropowitsch, rechts Horowitz, hinter mir Menuhin und etwas weiter Isaac Stern üben hören. Als es dann endlich soweit war, nannte ich nur noch ein dünnes Stimmchen mein eigen, nahm aber voller Todesverachtung Horowitz auf seinen Wunsch hin unter den Arm und führte ihn dem Flügel zu. Aus alten Märchen winkt es hervor mit weißer Hand, da sieht es und da klingt es von einem Zauberland, wo bunte Blumen blühen im goldenen Abendlicht und lieblich duftet glühen mit bläulichem Gesicht. Und rote Lichter rennen im irren Irrenkreis und laute Quellen brechen aus wildem Marmorstein und seltsam in den Bächen ein Morgen wieder schein. Ah, ah. Die Aufführung von Schumanns Dichterliebe durch Dietrich Fischer-Dieskau und Wladimir Horowitz war zwar reich an betörenden Momenten, aber arm an Zusammenhang, unsicher in der rhythmischen Abstimmung, ohne inneren Zusammenklang. Dietrich Fischer-Dieskau resümierte: Der alte Herr hatte in dreistündigem Spiel viel Kräfte verbraucht und seine Hand zitterte in der meinen, als er wiederholt vor sich hin sagte: I am always with you, I am always with you. Nun, diese Prophezeiung erfüllte sich nicht ganz, wie auf der damals entstandenen Platte zu hören ist. Dennoch kam es wie eine Selbstbeschwörung aus Horowitz' Munde: I was always with you. Das Konzert erbrachte $1 Million. Von einem Datum geradezu historischer Dimension, von einem epochemachenden Ereignis, von einem Jahrhundertkonzert zu sprechen, zeugt nur von der Verblendung des Marketingdenkens. Es war das, was heute als Event bezeichnet wird. Und fortan sollten viele Horowitz-Auftritte als Events inszeniert und multimedial verwertet werden. Die meisten seiner Konzerte wurden mitgeschnitten und als Schallplatte, später als Video veröffentlicht. Ziel war es, durch die Konzentration der Mittel eine Expansion der Wirkung zu erreichen. Die lästige, weil langwierige Aufnahmearbeit konnte er sich weitgehend ersparen. Zwischen 1976 und 1981 hat er lediglich einige kleinere Werke von Rachmaninow und Gabriel Fauré im Studio aufgenommen. Wie er dazu kam, das 2 Minuten lange Impromptu Nummer 5 und das Nocturne in H-Moll von Fauré zu studieren, ist nicht bekannt. Die beiden Stücke gehörten zum Programm seiner beiden Jubiläumskonzerte am 12. und 19. März 1978 anlässlich des 50. Jahrestages seines Debüts in der Carnegie Hall. Sie hören das Nocturne in H-Moll, Opus 119 von Gabriel Fauré. Thank you. Gabriel Fauré, Nocturne H-Moll, Opus 119. Veröffentlicht wurden die beiden Miniaturen von Fauré zusammen mit einem Mitschnitt der H-Moll-Sonate von Liszt aus der Powell Hall von St. Louis. Es ist eine erratische Aufführung, der anzumerken ist, der Aufführung von 1932 ein zweites, definitives Statement folgen zu lassen. Doch führt diese Anstrengung zu gewalttätigen Klangmassierungen mit eigenwilligen Auffüllungen der Bässe, zu langen Pausen in den Linien, zu überschweren Akzenten. Horowitz spielte die Oktaven nicht mehr so gespannt, so zupackend wie 44 Jahre zuvor, aber immer noch mit reichen Farben und großer, dramatisch-rhetorischer Geste. Nach dem sogenannten Jahrhundertkonzert in der Carnegie Hall war Rizzi Stevens, vormals ein Mezzostar der Met, mit dem Vorschlag an Horowitz herangetreten, Meisterklassen am Mann's College of Music zu geben, dessen Präsidentin sie war. Einige Jahre zuvor hatte er ein ähnliches Angebot der Juilliard School abgelehnt. Diesmal sagte er zu, mit der Begründung, dass er dem Nachwuchs des Landes etwas schulde. Doch schon nach wenigen Monaten fand er nicht mehr die Zeit, seinen Pflichten als Lehrer nachzukommen. Denn schon standen die nächsten Events bevor, Konzerte und Recitals anlässlich seines 50. Jubiläums in den USA. Schon lange zuvor hatte Carlos Mosley, Präsident des New York Philharmonic Orchestra, den Pianisten auf ein Jubiläumskonzert einzustimmen versucht. Horowitz hatte sich daran gewöhnt, Veranstalter wie Bittsteller zu behandeln. Als Mosley nach langen Bitten und Warten von Harold Shaw endlich erfuhr, dass Horowitz ein Konzert in Erwägung ziehe, reservierte er für den Januar des Jahres 1978 4 Sonntagnachmittagtermine in der Carnegie Hall. In der Avery Fisher Hall, dem Stammsitz des New York Philharmonic, zu spielen, kam für ihn nicht in Frage. Die Akustik war ihm zu schlecht. Das Golden Jubilee-Konzert am 8. Januar 1978 sollte an das Debüt mit dem Tschaikowski-Konzert unter Sir Thomas Beecham am 12. Januar 1928 erinnern. Überdies war es 25 Jahre her, dass er zum letzten Mal ein Klavierkonzert gespielt hatte, ebenfalls Tschaikowskis Hymne der Klaviervirtuosen unter Georges Sell, unmittelbar vor seinem 12 Jahre langen Sabbatical. Nun wählte er das D-Moll-Konzert von Rachmaninow. Eine neue Hürde und zugleich die höchste war die Wahl des Dirigenten. Leonard Bernstein versprach ihm zwar, er wolle sein musikalischer Sklave sein, doch fürchtete Horowitz, dass Lenny die Aufführung einer Aufführung darbieten würde. Ob Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Georg Scholti, keiner war Horowitz genehm. Es gäbe, so klagte er, keinen Dirigenten, mit dem er harmonieren würde, schon gar nicht für das D-Moll-Konzert von Rachmaninow. Nach langem Abwägen fiel die Wahl auf Eugene Ormandy, der den Komponisten selber bei der Aufnahme seines Konzerts begleitet hatte. Das zum Superereignis stilisierte Konzert wurde für Horowitz zu einem Duell mit dem größten aller Widersacher, seinem jüngeren Ich. Sein Versuch, die nachlassende Griffsicherheit, die verminderte dynamische Energie und die fehlende rhythmische Spannung durch Detailaffektationen zu kaschieren, durch jähe Beschleunigungen, willkürliche Rubati, übertriebene Akzente, preziöse Hervorhebungen von Nebenstimmen, ließ das Werk in Einzelmomente zerfallen, die durch Unsicherheiten und Fehlgriffe zusätzlich entstellt wurden. Und selbst die kurz nach der Aufführung gemachten Retakes können nicht verbergen, dass Pianist und Orchester des Öfteren ihre eigenen Wege gehen. Thank you. Kurz nach der Aufführung des Rachmaninow-Konzerts erklärte Horowitz, er spiele in der Grand Manner, der großen Manier romantische Pianisten. Das New York Philharmonic sei mit diesem Stil nicht vertraut. Er sei der letzte Romantiker und spiele mit äußerstem Risiko. Und weil sein Spiel sehr klar sei, könne man jeden Fehler genau hören. Die Grifffehler wirken umso störender, als er seinen Flügel extrem hart hatte intonieren lassen und dadurch die Diskrepanz zwischen Anspruch und Verwirklichung hervortritt. Steinways Cheftechniker Franz Mohr berichtet in seinem Buch »Große Pianisten, wie sie keiner kennt«, dass er die Filzbeläge auf den Hämmern abschleifen musste, weil Horowitz mehr Klang und Brillanz verlangte, aus der absurden Angst, nicht über das Orchester hinwegzukommen. Für Mohr, wirklich ein getreuer Paladin des Pianisten, wurden die Arbeit und das Konzert zur Qual. Der Klang war furchtbar, so furchtbar, dass ich bei der Probe kaum zuhören mochte. Auch am Abend des Konzerts war der Klang hässlich. Als die Plattenaufnahme herauskam, habe ich mich geschämt. Ich habe die Aufnahme zu Hause, habe es aber nie fertiggebracht, sie bis zum Ende anzuhören. Nach nicht einmal 10 Minuten habe ich sie abgestellt. Sie ist furchtbar. Was die Kenner bekümmerte, ging unter im hysterischen Medienrummel. Horowitz war göttlich, auch mit seinen Fehlern. Der zur Celebrity gewordene Star traf sich, wie Glenn Pleskin berichtet, zum Dinner mit Henry Kissinger, war Gast im Hause von Danny Kaye und in einer Fernsehshow mit Mike Wallace vor mehr als 40 Millionen Zuschauern. Newsweek und das New York Times Sunday Magazine widmeten dem Lord of the Piano und dem Grand Eccentric Geschichten, die ihr Objekt zur Unkenntlichkeit entstellten. Durch die Herrichtung zu einer bizarren, clownesken Phantomgestalt, eingehüllt in eine Staubwolke von Anekdoten, Floskeln, Halbwahrheiten und Indiskretionen. Am 26. Februar 1978 folgte für Horowitz das nächste Event, ein Konzert im Weißen Haus. Harold Shaw hatte eine Mitarbeiterin von Präsident Jimmy Carter, die für gesellschaftliche Angelegenheiten zuständig war, zu einem Horowitz-Konzert in die Carnegie Hall eingeladen. Dabei hatte er ein Konzert vor dem Präsidenten und geladenen Gästen angeregt. Der musikbegeisterte Jimmy Carter stimmte zu. Horowitz, der zuvor Einladungen von John F. Kennedy, Richard Nixon und Gerald Ford ausgeschlagen hatte, ließ ausrichten, es solle ein Konzert für Musikfreunde sein und nicht für Politiker oder Leute, die auf die Uhr blicken und darauf hoffen, dass ich bald am Ende bin, weil sie sich zu Tode langweilen. Er eröffnete das Konzert, zu dem die Crème des amerikanischen Musik- und Kulturlebens eingeladen war, mit »The Star-Spangled Banner«, spielte die B-Moll-Sonate, 2 Walzer und die Astor-Polonaise von Frédéric Chopin und 3 Encores, Robert Schumanns »Träumerei«, Sergei Rachmaninows »Polka de VR« und die »Carmen«-Variationen. Die Polka, die Rachmaninow seinem Pianistenkollegen Leopold Godowski dediziert hatte, ist eine Erinnerung an die Kindheit des Komponisten und an seinen Vater Wassily. Horowitz spielt sie mit köstlich lapidarem Witz als sehnsuchtsvolle, zugleich ironische Erinnerung an die gute alte Zeit. Er muss ein Faible für das kleine Stück gehabt haben, denn er hat es seit 1978 in fast 20 Konzerten als Zugabe gespielt und die Konzertbesucher, wie am leise vergnügten Lachen zu hören ist, köstlich erheitert. Thank you. Das war die Polka de Wehr, die Sergei Rachmaninow für seinen Vater Wassili geschrieben hat. Für Horowitz wird sie mit Erinnerungen an seinen Wahlvater, den Komponisten, verbunden gewesen sein. Das Konzert im Weißen Haus wurde von Veta TV, dem Sender des Washington Public Broadcasting Service, um 2 Stunden zeitversetzt übertragen. Horowitz, unmittelbar nach dem Konzert mit seiner Entourage ins Watergate Hotel geeilt, war entsetzt über den dürftigen Klang. Die Qualität des Videobandes, das in Europa verkauft wurde, war erheblich besser. Wenige Wochen später berichtete die New York Times, dass Horowitz für die Auslandsrechte 67,5% der Einnahmen bei einer Basisgarantie von $150.000 zugesichert worden waren. Insgesamt soll er, wie Pleskin berichtet, $193.964 erhalten haben. Es war ein eklatanter Bruch mit dem unausgesprochenen Kodex, dass ein Konzert im Weißen Haus nicht kommerziell verwertet werden durfe. Dass Harold Shaw sich auf Absprachen mit dem Präsidenten persönlich berief, wirkt absurd. Auch ein amerikanischer Präsident kann in Vertrags- und Urheberrechtsfragen nicht hineinreden oder gar Entscheidungen treffen. Dem Konzert im Weißen Haus folgten am 12. und 19. März 1978 die Jubiläumsrecitals in der Carnegie Hall. Vorausging ein veritabler Skandal, weil 300 Karten einem Schwarzhändler zugespielt worden waren, der sie für $3.000 verkaufte. Wanda Horowitz tobte vor Wut, als sie erfuhr, dass Vera Stern, die Frau des Geigers und Carnegie Hall Präsidenten, weitere Karten zurückgehalten hatte, um sie an Freunde und Geschäftspartner zu vergeben, die sich in einer Schlange anzustellen für unter ihre Würde hielten. Bevor er am 26. März 1978 in Philadelphia spielte, verlangte Wanda, den Rückenwind des Ruhmes nutzend, eine Anhebung der Kartenpreise. Nach einer Hochrechnung von Pleskin nahm Horowitz 1978 mit seinen 11 Konzerten $440.000 ein, weitere $350.000 für ein TV-Konzert unter Subin Mehta, bei dem er wieder das D-Moll-Konzert von Rachmaninow spielte und sehr viel sicherer als bei seinem Jubiläum. Sodann die $200.000 mit dem Konzert im Weißen Haus. Hinzu kamen die Lizenzen aus seinen Plattenaufnahmen. In Philadelphia stand zum ersten Mal seit mehr als 10 Jahren eine Sonate von Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm, der zu einer Altersliebe von Horowitz wurde. Es war die Sonate C-Dur, Köchle-Verzeichnis 330, die er 1985 für den in seiner Wohnung gedrehten Film The Last Romantic aufnahm und später auch bei seinen Konzerten in Moskau, Mailand und Hamburg spielte. Horowitz hat von seinem Mozart-Spiel in dieser Zeit gesagt, es sei vollkommen frei, aber mit gutem Geschmack. Frei, das meint seine Rubati, sein atmendes Cantabile, seine zarten Farben. Brückenschön der zweite Satz mit der Astor-Episode, die das düstere F-Moll auflichtet. Zauberhaft der filigran ziselierte Finalsatz mit seinen dynamisch feingestuften Phrasenreprisen und den markanten Bassakkorden. Sie hören Mozart-Sonate in C-Dur, Köchle-Verzeichnis 330 aus dem Moskauer Konzert. Thank you. Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate C-Dur, Köchelverzeichnis 330 aus dem Moskauer Konzert vom 18. April 1986. Noch einmal zurück zu einem weiteren Event in seinem Jubiläumsjahr am 7. Mai 1978. Horowitz gab ein International Golden Jubilee Konzert für Gäste aus der Bundesrepublik, Frankreich, Japan und Großbritannien, die mit Charterflügen nach New York kamen. Unter den deutschen Gästen, die für 1.500 Mark in einem einfachen Hotel untergebracht wurden oder für 2.500 Mark im Waldorf Astoria domizilierten, befand sich eine Gruppe von Klavierstudenten mitsamt ihres Professors. Befand sich auch der Kritiker Joachim Kaiser, der einem Kollegen, der ihn leicht ironisch auf seine Hyperbel vom Gott des Klaviers angesprochen hatte, beim ersten Stück Chopins Mazurka Cis-Moll Opus 30 Nummer 4 die Hand auf den Arm legte und selig flüsterte, warum nicht doch Gott des Klaviers. Zu spüren war gleichwohl, dass Horowitz Atlaslasten zu schultern hatte, eben weil jedes seiner vergleichsweise seltenen Konzerte zu einer Epiphanie stilisiert wurde. Des Öfteren unterliefen ihm kleinere Grifffehler, im Kopfsatz der Sonate stieg er sogar für einige Takte aus. Wirklich befreit spielte er, als er die Astor-Polonaise zugab, mit unfasslichen und unvergesslich donnernden Oktaven der linken Hand im Binnenteil. Im letzten Konzert seines Jubiläumsjahres am 19. November 1978 in Boston spielte er nach über 4 Jahrzehnten zum ersten Mal wieder Robert Schumanns Humoreske, die ein Jahr später als Zusammenschnitt aus 2 Konzerten mit Liszt's Mephisto-Walzer veröffentlicht wurde. In dieser Aufnahme feiert die Kunst der Dissoziation, der multiplen Stimmführungen, der minimalen Verrückungen, des Auseinanderschlagens, der Zersetzung der Zeitläufe Triumphe. Sie hören zum Abschluss die Humoreske von Robert Schumann, 11 Gefühls- und Stimmungsbilder voller Überschwang und Ironie, voller Kontraste zwischen zarter Lyrik und rasender Erregtheit im 9. Stück.